Insofern sind, würde ich sagen, diese praktischen Vorschläge, die Sie machen, auch immer erstmal genau, also auch immer in einem feindlichen Verhältnis zu dem Wissen, was sozusagen zu der Herstellung von dem führte oder was sozusagen bestimmte Zwecke setzte für die, dafür, dass das so geworden ist, sondern der Gegenstand ist immer, also von der SI, das Umherschweifen. Also ich laufe möglichst achtlos und möglichst auch verachtend durch die Gegend und schaue irgendwie in einer relativ schnellen Bewegung, wie funktioniert der ganze Quatsch, gefällt mir das nicht, was für Formen der Aneignung, was für Formen der Nutzung fallen mir quasi zu vor die Füße oder ins Auge oder in der Erprobung. Also ich formuliere sozusagen einen Punkt, eine andere Frage von Macht oder von Aneignung darin irgendwie vorschlagen. Also es ist sozusagen eine Erprobung der Dinge, also so wie sie da sind, das natürlich auch darüber entscheidet, kann man sie sich aneignen, wie eignet man sie sich an und damit sozusagen genau erstmal irgendwie überhaupt nicht auf der gleichen Ebene wie Herrschaftswissen oder so. Also das nur als... Aber diese Möglichkeit, dass du das tun kannst, also dir das anders aneignen, das braucht doch dann auch wieder eine bestimmte Voraussetzung. Und Zeit wahrscheinlich. Wo liegt die? Ja, und da kommen wir auch zum weiteren wichtigen Punkt bei dem Einwand. Es hat jetzt so ausgesehen, auch ein bisschen, vielleicht kommt dieser Einwand auch zurecht, weil es so aussieht, wie wenn die Situationisten jetzt auf alles eine richtige Antwort hätten und bestimmte Begriffe in Raum bringen, die jetzt uns heutzutage in die Lage versetzen, auch könnten, eine super Revolutionstheorie zu entwerfen. Da muss man nochmal darauf hinweisen, dass es eben ganz viele blinde Flecke gibt in der situationistischen Theoriebildung und dass viele offene Fragen, also viel, viel mehr offene Fragen letztlich im Raum stehen, als Antworten gegeben werden kann über so eine Theoriebildung. Und dass die Situationisten eben, das muss man auch nochmal reflektieren, eben nur das leisten konnten, was sie zu leisten in der Lage waren in ihrer Zeit damals. Und das war vielleicht schon eine ganze Menge, aber ist natürlich nicht genug. Und deswegen gilt es auch heute vor allem genau solche Fragen weiter zu verfolgen, an der die situationistische Theoriebildung und die situationistische Kritik eben auch an ihre Grenzen stößt. Aber sie beantworten sie ja im Grunde, wenn ich das eben richtig verstanden habe, weil du hast ja sozusagen zur Definition des Proletariatsbegriffes ja gesagt, Proletarier ist letztendlich nur der, der sich schon bewusst ist über die Unmöglichkeit eben in Raum und Zeit was zu verändern. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt schon eine gängige Angelegenheit ist. Also in dem Moment sozusagen wäre in dieser Definition von Proletariat ja schon angelegt. Ja. Direkt nämlich so zum Beispiel eben durch die Straßen zu gehen und herzuschweifen und eben einen Blick zu haben, bezogen auf Aneignung. Ja, ja, das ist auch nochmal... Das ist eine Setzung des Proletariatsbegriffes, die ich schon ziemlich heftig finde. So. Also schon zu wissen, das ist nicht meine Welt, wenn ich so durch die Straßen laufe. Genau. Ja, das ist genau auch nochmal dieser Prozess der Subjektkonstituierung, nämlich wie verwirklicht sich eigentlich das Proletariat von seiner bloßen Möglichkeit in, als objektive Möglichkeit gestellt in einer bestimmten Lage der Produktionsweise hin zu einer bewussten, aktiven Organisierung, die sich dann auch dessen bewusst ist, also von dieser Möglichkeit zur Wirklichkeit. So Wirklichkeit in dem Sinne, dass die Handelnden auch wirkmächtig sind. Also im Gegensatz zur Realität, wo das Wirken ja eben der Aktus eben ausgeblendet wird. Heißt das denn dann, dass für die SI quasi der Arbeiter bzw. eben der Lohnabhängige nicht per se Proletarier wird? Können wir das auch nochmal vielleicht zurückstellen, weil ich bin jetzt gleich am Ende und dann, ich denke, dass es die entscheidenden Knackfragen sind und die würde ich jetzt gern vielleicht für die Diskussion aufheben und jetzt mal das Referat kurz dann abschließen.